Stand. Ich flieg mit dir ins Paradies, auf einer Insel voll Sonnenschein, voller Liebe und Zärtlichkeit, für dich ganz allein. Ich zeig dir, wo der Himmel ist, ich will mit dir glücklich sein. Du sollst die Prinzessin sein vom Inselparadies. Hoch über dieser Welt gibt's nichts, was uns noch hält. Die Wolken sehen aus, so wie ein Himmelbett. Bald sind wir zwei am Ziel, wir brauchen dort nicht viel, es zählen mehr das Herz und viel Gefühl. Ich flieg mit dir ins Paradies, auf einer Insel voll Sonnenschein, voller Liebe und Zärtlichkeit, für dich ganz allein. Ich zeig dir, wo der Himmel, ich will mit dir glücklich sein. Du sollst die Prinzessin sein vom Inselparadies. Bald sind wir da im Inselparadies. Dann zeig ich dir, wie schön's dort ist. Ich flieg mit dir ins Paradies, auf eine Insel voll Sonnenschein, voller Liebe und Zärtlichkeit, für dich ganz allein. Ich zeig dir, wo der Himmel ist, ich will mit dir glücklich sein. Du sollst die Prinzessin sein vom Inselparadies. Du sollst die Prinzessin sein.